was los? Mit Fingern filmen wir doch. Der Spießer sieht jetzt Filme, was lebt dieser Wind? Hey, Tate, der früher stirbt, ist länger tot. Der früher stirbt, ist länger tot. Der früher stirbt, ist länger tot. Der früher stirbt, ist länger tot. Hey, Tate, sie kriegt da auf dem Klo, in der Kinderbombardung so. Doch den Chuck ist seine Nachbarschaft, hat nur mit Verachtung gestraft. Er betreibt die Art zu leben, doch hat er ihn immer schon vorher gesehen. Hey, der früher stirbt, ist länger tot. Der früher stirbt, ist länger tot. Der früher stirbt, ist länger tot. Der früher stirbt, ist länger tot. Unsere Gesellschaft liegt kaputt, wer macht sich denn sonst so grob? All die Sorge um die Droge, damit macht sie den Haufen Kohle. Der früher stirbt, ist länger tot. Der früher stirbt, ist länger tot. Der früher stirbt, ist länger tot. Der früher stirbt, ist länger tot. Der früher stirbt, ist länger tot. Der früher stirbt, ist länger tot.